Lies jetzt die Aufgabe 13. Aufgabe 13. Ich freue mich schon auf unsere Reise nach Berlin. Ich auch. Wollen wir fliegen? Ach nee, zu teuer. Lass uns lieber mit dem Zug fahren. Fahren wir doch lieber mit dem Bus. Ich glaube, es ist billiger. Einverstanden. Dann müssen wir uns online über die Abfahrtszeiten informieren. Einverstanden. Schauen wir gleich im Internet nach.